Ich höre Rock und Heavy Metal Scheiß. Hey, ich schock grad aus dem Block in deine Fresse rein. Ich bin Chef am Mic, locker, Rap ist Blätterteig. Ich bin nicht stoned, ich bin Kopfisch und Amnesia High. Wenn du Bock hast, kannst du mein Gegner sein. Fronten kannst du jederzeit, ich stock dich ab und hol ein halbes Zehner Ei. Jeder weiß, Freitag, die Stadt zieht ihre Maske auf. Und nachts dann irgendwann zieht sie die Maske ab und rastet aus. Ich halt mich manchmal von der Straße fern, das ist es, was ich mach zu Haus. Höre Beats und schreibe meine Sachen auf. Voll in Trance, mache auf und das Blatt ist voll. Ich mache nicht auf Kroll, ich roll auf unter 20 Zoll. Die schocken 120.000 Volt, mich schockiert nur dieses Holland dort. Und das weder versteuert noch verzollt. Ein bisschen teuer, doch was soll's. Feuer übers Volk und sie nicken, denn das Zeug, er hat Erfolg. Lagano, Kishapada, du willst immer, du willst Baba. Schlatti, Gonius, Rasch, mit diesem Rang, Kostiti, mit diesem Rasch, Kostaya. Shakarma, Lagano, Kishapada, warte hier und gib dein Para. Koikura, Zimidan, ist das Rang, Kostiti, ist dieses Rang, Kostaya. Wenn es in der Innenstadt kracht, ist die ganze Innenstadt wach. Auf diesem, es haut mir üble Filme ein Matt. Aber sie gibt keinen Fakt, Digga, funkeln in den Augen. Dieses hässliche, kalte Kribbeln unter deiner Haut, warum? Bloß immer so ein Stress, was los, Digga? Kolodwor, Packs versteckt am Zoo-Gitter. Dieses Leben schmeckt aber wieso nur so bitter. Erst klopft, dann kriegt deine Wohnungstür einen Tritt ab. Ich fühl mich gut, Bruder, zwischen diesen Blocks. Beamten und zivilen Kopf, Zwielicht und Gesocks. Nicht einmal eine kleine Brise bei der Hitze in meinem Kopf. Und doch, scheint so einfach, Frieden findest du in Gott. Aber weil so vieles dich verlockt und obwohl du davon wenig hast, hält der Teufel dich somit vom Beten ab. Vielleicht nicht jeden Tag, aber jede Nacht. Ewig wach denkst du an die, für die du nicht gebetet hast. Lagano, Kishapada, du willst immer, du willst Baba. Schlatti, Gonius, Rasch, nicht dies Rang, Kostiti, nicht dies Rasch, Kostaya. Shakarma, Lagano, Kishapada, warte hier und gib dein Para. Koikura, Zimidan, nicht das Rang, Kostiti, nicht dies Rang, Kostaya. Schlatti, Lagano, Kishapada, du willst immer, du willst Baba. Schlatti, Gonius, Rasch, nicht dies Rang, Kostiti, nicht dies Rasch, Kostaya. Shakarma, Lagano, Kishapada, warte hier und gib dein Para. Koikura, Zimidan, ist das Rang, Kostiti, nicht dies Rang, Kostaya.